Die Sicherheit und Genauigkeit von Überlieferungen, von dem, was man Tradition nennt, darf nicht überschätzt werden. Tradition muss verstanden und gelebt werden. Für sie gilt im eigentlichen Sinne das Wort Goethes: Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Bloße, gleichsam mechanische Gedächtnisüberlieferung nützt gar nichts. Vollends eine Garantie, die uns sozusagen für alle Zeiten die Mittel an die Hand gäbe, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Verdi, Wagner und so weiter, so aufzuführen, wie sie es sich selber gedacht haben mögen, gibt es nicht. Man mag das bedauern oder auch begrüßen. Zu so einer Wundermethode, wie sie sich unsere Zeit so sehr wünscht, wird es nie kommen. Gerade darin aber liegt die Erklärung für die so vielen, auch so vielen Schöpfern, anscheinend unverständliche Schätzung des Darstellenden in unserer Zeit. Das Publikum machte nämlich die Erfahrung, eine Erfahrung, die sich alle Tage von Neuem wiederholt, dass gerade bei der Darstellung altbekannter und berühmter Werke Eindrücklichkeit und Wirksamkeit sehr verschieden sein kann. Das heißt, dass dieselben Werke unter der Hand des einen als überlebt, verstaubt, veraltet, unter der Hand des anderen auf einmal als erregend, lebendig, als uns unmittelbar angehende Meisterwerke erscheinen können. Und nun sehen wir auch, wo sich die Rolle des Darstellenden und des Schaffenden trennen. Tatsächlich berühren sie sich nur da, wo sie zusammenarbeiten, das heißt, wo der Darstellende unmittelbar die Werke des Schöpfers entgegennimmt und in seinem Sinne weiterleitet. Sobald es sich um die Kunst der Vergangenheit handelt, eine Vergangenheit, die für uns heute von den Werken von Strauss und des jungen Stravinsky bis hinab ins Mittelalter reicht, ist der Darstellende geradezu beängstigend souverän, von einer, wie gesagt, wahrhaft verhängnisvollen Bedeutsamkeit. Der Schöpfer freilich, dessen Aufgabe es ist, aus dem Unbewussten der Gegenwart heraus Neues zu schaffen und an das Licht des Bewusstseins zu heben, hat für diese Vergangenheit nur insoweit Interesse und Schätzung, als ihm Vorbereitung und Einleitung zum eigenen Werk zu bilden scheint. Eben weil ihn die Vergangenheit nur bedingt interessiert, hat er natürlich auch für den Darstellenden als deren Verwalter nur bedingtes Interesse. Seine Aufgabe ist es, sich selbst zu betonen. Nur dadurch kann er zu jener Selbstverwirklichung, wie sie das eigene Werk darstellt, gelangen. Er muss naturgemäß alles, was ihm nicht entspricht, ablehnen. Der Schöpfer wird aus der Vergangenheit immer nur jenen Ausschnitt gelten lassen, der seinem eigenen schöpferischen Wesen korrespondiert. Er ist in sich abgeschlossen. Er wäre sonst nicht, wer er ist. Er weiß das. Die Welt, ebenso wie er selber, erwarten von ihm Werke und sonst nichts. Wenn er sich, soweit es seinen Bereich betrifft, als den Mittelpunkt der Welt betrachtet, so gestehen wir anderen ihm das gerne zu, falls und soweit es für ihn nötig sein mag, um zu seinem Werk zu kommen. Was er aber darüber hinaus an persönlichen Meinungen zur Musik der Vergangenheit äußert, ist für uns nur insofern von Interesse, als es von seinem Ich unabhängig erscheint. Dies aber ist gerade bei Schaffenden selten. Nur allzu leicht erscheint dem Schaffenden die ganze Vergangenheit in Bausch und Bogen als überflüssig. Die Wortführer gewisser Gruppen moderner Komponisten sprechen es offen aus, dass die Musik der Vergangenheit höchstens noch als ferne historische Erinnerung einiges Lebensrecht im Bewusstsein der heutigen Menschen haben dürfte. Dass die Musikerziehung der Jugend einseitig und eindeutig auf die Gegenwart abgestellt werden müsse und ebenso natürlich die Erziehung des Publikums. Diesem Wunschbild, das durch Presse, Rundfunk und so weiter verbreitet wird, entspricht freilich die Wirklichkeit unseres Musiklebens in keiner Weise. Wenn wir die Programme betrachten, die die Konzertinstitute und Opernhäuser aufstellen und die in einem gewissen natürlichen Kontakt mit den wirtschaftlichen Grundlagen des Musiklebens stehen müssen, so sehen wir, dass die Produktion lebender Autoren nur einen begrenzten Prozentsatz ausmacht. Man mag das bedauern, Es ist aber nicht wegzuleugnen. Ebenso wird man überhaupt um die wirtschaftliche Seite der ganzen Frage, die allerdings ihrer Art nach nicht darüber Auskunft gibt, was sein sollte, sondern was in Wirklichkeit ist, nicht herumkommen. Man muss sich klar sein, die Vergangenheit spielt für unser Musikleben nicht nur deshalb eine Rolle, weil die Musikentwicklung der letzten Jahrhunderte in Europa eine so große Menge von Meisterwerken hervorgebracht hat, sondern vor allem auch, weil wir Menschen des 20. Jahrhunderts überhaupt zur Vergangenheit in der Kunst, auch in der Musik, ein anderes Verhältnis haben als etwa die Menschen früherer Jahrhunderte. Es gehört ganz zweifellos mit zum Wesen des heutigen Menschen, historisch empfinden zu können. Früher gab es Zeiten, wo man etwa ausschließlich dachte und schrieb, wie es Bach getan hat. Dann wie Mozart, dann wie Beethoven, wie die Romantiker, wie Wagner und so weiter. Heute können wir sie alle, wie sie sind, bis herauf zu Strauss, Debussy, Stravinsky, Hindemith und so weiter, an uns vorüberziehen lassen. Mehr noch, wir können uns in Welt und Persönlichkeit eines jeden einfühlen, als ob es unsere eigene wäre, können sie genießen, uns ihnen hingeben. Dies ist eines der bemerkenswertesten Vermögen unserer Zeit. Wie gewissen Grundanschauungen der modernen Physik und Chemie, so kann der moderne Mensch der historischen Betrachtungsweise heute gar nicht entgehen, auch wenn er es wollte. Wir können von der Vergangenheit nicht abstrahieren. Es gehört zu unserem Wesen, ich möchte in gewissem Sinne sagen, produktiven in uns, dass wir versuchen, in jeder Vergangenheit unbeschadet der Erkenntnis ihrer besonderen Bedingungen und Begrenzungen zugleich uns selbst zu finden. Das heißt also zugleich eine Gegenwart zu sehen. Für uns selber mögen wir damit mancherlei einbüßen. Was wir an Kenntnis der Vergangenheit gewinnen, richtet sich in gewissem Sinne schwächend gegen unsere eigene Gegenwart. Trotzdem hat es keinen Sinn, diesen Gegensatz zu übertreiben. Wenn wir, wie gewisse Komponistengruppen der Vergangenheit, überhaupt feindlich gegenüberstehen, so sägen wir buchstäblich den Ast ab, auf dem wir sitzen. Wo wir Liebe und Kraft ernten sollten, säen wir Hass und Ohnmacht. Gerade diese Einstellung aber hat sich leider in letzter Zeit in der mitteleuropäischen Öffentlichkeit mehr als nötig breit gemacht. Man tut zum Teil gerade so, als ob der Gegensatz Gegenwart-Vergangenheit mit dem Gegensatz Schaffender-Darstellender identisch wäre, als ob Vergangenheit darstellen und pflegen zugleich das unproduktive, abgestorbene Fördern hieße. Man glaubt, ein ununterbrochenes, schmerzliches Ringen aller wahrhaft lebendigen Kräfte konstituieren zu müssen, sich der Hydra der Vergangenheit zu entwinden, die mit ihren Polypenarmen von allen Seiten auf uns eindringt. Ein Blick auf unser musikalisches Schrifttum zeigt uns, wie heute eine erbitterte Schlacht zwischen Gegenwart und Vergangenheit quer durch unser ganzes Musikleben hindurchgeschlagen wird. Den unmittelbar Beteiligten, besonders den Literaten und Kritikern, im Gegensatz zu dem musikhörenden Publikum, erscheint oftmals eine Aufführung auch des unbedeutendsten und belanglosesten modernen Werkes unvergleichlich wichtiger als die beste Darstellung eines Werkes der Vergangenheit, sei dieses auch noch so lebendig. Mit den misstrauischen Augen der Komponisten gesehen, gewinnt das ganze Eintreten der Darstellenden für die Vergangenheit allerdings noch eine besondere Note. Danach ist es nicht nur die Kunst um ihrer selbst willen, das Aufsuchen des produktiv Lebendigen in den Meisterwerken, was die Darstellenden zur Vergangenheit treibt, an sie fesselt, sondern der eigene Egoismus, ein größenwahnsinniger Geltungsdrang, der mit Hilfe dieser Werke erringen will, was eigentlich dem Schöpfer zukommt. Es ist ein unlauterer Konkurrenzkampf der Vergangenheit gegen die produktive Gegenwart, die wahrhaftig schwer genug zu kämpfen hat. Wenn Sänger, Instrumentalisten, Dirigenten sich auf bestimmte Stilepochen beschränken, sich spezialisieren und sich zugleich von den Aufgaben, die die Produktiven ihrer eigenen Zeit stellen, ausschließen. Wenn dieser Pianist nur Chopin, jener nur Beethoven spielt, wenn die Dirigenten nur ihre gewohnten Paradestücke herunterrasseln, wird das ganze Musikleben entweiht und herabgewürdigt zu einer Schau erfolgssüchtiger Mimen, die für unsere wirkliche Welt kaum eine andere Rolle spielen, wie zur Zeit der römischen Kaiser die Gladiatoren und Schauspieler für den nach Zirzenses und Unterhaltung verlangenden römischen Plebs. Die moralische Diffamierung, die in dieser Art den Darstellenden zu sehen liegt, mag gewiss in einer großen, vielleicht sogar recht großen Anzahl von Fällen berechtigt sein. Leider werden aber heutzutage von ihr auch große und edle Leistungen, die gewiss gar nichts damit zu tun haben, mit betroffen. Denn alles das ändert nichts daran, dass die wirkliche Aufgabe und Tätigkeit des Darstellenden etwas ganz anderes ist als die Kommerzialisierung und Ausbeutung der Vergangenheit, der Vorlieben und Neigungen eines genusssüchtigen Publikums zugunsten eigener Eitelkeit, eigenen Geltungsdranges. Der darstellende Musiker, wie er sein soll, ist so wenig mit Virtuosen und Primadonnentum identisch, wie es der Schaffende von heute mit den zahllosen Mitläufern und Dilettanten ist, die auf seinem Gebiet den Waren von Bringern das Leben noch zu keiner Zeit so schwer gemacht haben wie eben heute.